Das Dokument ist 950 mal 458 Millimeter groß. Für seine Zeit keine ungewöhnliche Größe. Immerhin handelt es sich um das Schreiben der wichtigsten Lords der englischen Krone an den Papst in Rom. Den unteren Rand des Dokuments zieren die wappenträchtigen Siegel der 85 Unterzeichner. Verfasst wurde es am 13. Juli 1530. Es enthält die bis dahin einmalige und untertänige, aber auch unerhörte Bitte der Lords an Papst Clemens VII., die Scheidung König Heinrich VIII. Von Katharina von Aragon in die Wege zu leiten. Mit diesem im Vatikanischen Geheimarchiv aufbewahrten Dokument, das auch mit Drohungen gegenüber dem Papst nicht spart, begann eine Entwicklung, an deren Ende die Loslösung der Englischen von der römisch-katholischen Kirche stand, provoziert durch einen Monarchen, der eigentlich gar nicht herrschen sollte, wie der britische Historiker und Tudor-Experte David Starkey erklärte. Er präsentierte jetzt in Rom und in Anwesenheit des Präfekten des Geheimarchivs ein originalgetreues Faksimile dieser historisch bedeutsamen und vom Vatikan zuvor niemals gezeigten Urkunde der Öffentlichkeit. Henry, as the second son, wasn't expected to be king. Heinrich war der zweite Sohn und der Mann erwartete nicht, dass er einmal König werden würde. Und so erhielt er eine Erziehung, die weniger königlich war. Seine Lehrer stopften seinen Kopf also nicht mit jenen Prinzipien voll, die man von einem zukünftigen König erwartete. Der Sohn des englischen Königs sollte eigentlich geistlicher werden, doch dann kam alles ganz anders. 1502 starb Heinrichs älterer Bruder Arthur Tudor und so wurde die Nummer 2 offizieller Thronfolger. Um das Bündnis mit Spanien zu erhalten, bestimmte Heinrich VII., dass Arthurs Witwe Katharina von Aragon den neuen Thronfolger zu heiraten habe. Da aber, alttestamentlich begründet, das Kirchenrecht verbot, die Witwe seines Bruders zu ehelichen, ließ Heinrich VII. Sich von Katharina beschwören, dass die Ehe mit Arthur nie vollzogen worden sei, sodass Papst Julius II. Die notwendige Dispens erteilte, die die neue Eheschließung ermöglichte. Heinrich VIII. Heiratete 1509 Katharina, die im Volk sehr populär war. Doch die Ehe kriselte, als nach der Geburt seiner Tochter Maria 1516 weitere Fehl- und Totgeburten folgten und der erhoffte Stammhalter ausblieb. Wahrscheinlich lag es an Heinrich VIII., dass Katharina keine gesunden Kinder zur Welt bringen konnte. Es wird vermutet, dass er sich mit der Syphilis angesteckt hatte. In Sorge um den Bestand der Dynastie ging Heinrich nun daran, Pläne zu machen, über eine neue Eheverbindung doch noch den gewünschten männlichen Thronfolger zu bekommen. Die neue Ehefrau und Thronretterin sollte Anne Boleyn werden, alter hoher Adel und Hofdame der Königin, David Starkey. But the king, aware that the whole future... Papst Clemens VII. War durchaus willens, Heinrichs Wunsch nachzukommen, da dieser schon gegen die in England aufkeimende protestantische Bewegung scharf vorgegangen war. So verfassten britische Lords 1530 das im Vatikan aufbewahrte Schreiben an den Papst mit der Bitte, die Nichtigkeit der königlichen Ehe auszusprechen. Doch daraus wurde nichts, denn der Papst hatte sich zwischenzeitlich mit Kaiser Karl V., dem Neffen Königin Katharinas, überworfen und befürchtete Sanktionen gegen den Kirchenstaat. Nach langem Hin und Her, dem dann auch noch der britische Lordkanzler Kardinal Thomas Wolsey zum Opfer fiel, nahm Heinrich die Scheidungsangelegenheit selbst in die Hand und ließ sich mit Hilfe einiger gesetzgeberischer Maßnahmen zum alleinigen und ausschließlichen Oberhaupt der englischen Kirche erklären. Nun konnte Heinrich auch nach dem neuen Kirchenrecht offiziell geschieden werden. Zuvor, 1533, hatte Heinrich insgeheim schon seine geliebte Anne Boleyn geheiratet, deren Schwangerschaften nur ein Mädchen überlebte, die spätere Königin Elisabeth I. Anlass für die Herstellung des Faksimiles der Scheidungsbitte der englischen Lords ist der 500. Jahrestag der Thronbesteigung Heinrichs VIII. Wegen der heute noch wichtigen historischen wie politischen Bedeutung hatte der Vatikan diese Kopie in Auftrag gegeben. Denn nun kann das Dokument im Gegensatz zum Original als Faksimile auf Reisen gehen und in Ausstellungen und historischen Rückschauen als wichtiges Beleg eines der einschneidendsten Ereignisse der Kirchengeschichte eingesehen werden.